Fitz. Fitz. Stop. Mix. said to me, meet me down at the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say trouble's over, someday soon they're gonna pull the whole town down. One day we'll return here when the Belfast chime sings again. Und eine Art Sondersendung zum 30. Geburtstag von unserem Paul van Dyk. Live aus dem Casino. Jetzt im Moment unüberhörbar Paul van Dyk an den Plattenspielern. Wir übertragen noch bis 6 Uhr. Also ihr braucht noch ziemlich genau 57 freie Minuten auf eurem Tape. Oder wo auch immer. Das Casino ist im Friedrichshain in der Mühlenstraße, aber das weiß man ja mittlerweile. Und die Party wird natürlich noch weit über 6 Uhr hinausgehen. Ich schätze mal, der Paul wird sich gerade erstmal warm gespielt haben. Und außerdem ist es ja sein Geburtstag, ne? Auch ganz interessant, es gibt eine Webadresse www.paulvandyk.de. Der ganze Spaß kostet 28 Mark. Es gibt noch einen zweiten DJ, Dave Seaman, der wird vielleicht auch nochmal auflegen. Ja, und das war's eigentlich im Wesentlichen, ne? Dann wünsche ich mal weiterhin Spaß mit dem Paul. The motherfucking saga continues. We'll be right back.

Okay, Zeit für ein kleines Auf Wiederhören von meiner Seite. Das waren knapp 5 Stunden oder genau 5 Stunden. Live-Übertragung aus dem Casino. Und davon gehörten 3 Stunden Paul van Dyk und 2 Stunden Dave Seaman. Ich hoffe, es hat gemundet. In 5 Minuten ist hier Feierabend mit der Live-Übertragung. Aber ihr könnt gerne noch hinfahren. Paul hat versprochen, auf jeden Fall bis mindestens 9 Uhr weiter aufzulegen. Das muss man sich mal vorstellen. 28 Mark, Casino, Paul van Dyk. Er hat auch noch Geburtstag, ist heute 30 geworden. Und ich gehe jetzt nach Hause. Dankeschön fürs Zuhören. Und noch einen schönen Sonntag.